Ja, hallo und herzlich willkommen bei der 110. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich habe heute wie immer Gäste im Studio, diesmal eine alte Bekannte, die Lilith. Hallo Lilith. Und einen für mich alten Bekannten, weil der hat mich irgendwann mal zu sich ins Team geholt, den Michael. Hallo Michael. Hallo. Aber bevor es losgeht, Lilith, stell dich nochmal ganz kurz vor für die, die ich noch nicht kenne. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ich glaube, letztes Mal war vor 2 Jahren oder so, dass ich im eGov-Podcast war. Wir wollten dazwischen drin immer mal eine Folge zu irgendwas machen, aber das hat sich dann nie so ganz richtig ergeben oder irgendjemand von uns hatte keine Zeit, meistens ich. Genau, mein Name ist Lilith Wittmann und ich bin zivilgesellschaftliche Aktivistin für die langweiligen Themen, wie ich manchmal gerne sage, sprich Verwaltungsdigitalisierung, das Online-Zugangsgesetz und alles Mögliche, was mit Verwaltung und Digitalisierung im weitesten Sinne zu tun hat. Manchmal wird es dann trotzdem ganz spannend, wenn man dann versehentlich Geheimdienste aufdeckt oder deren Tarnorganisationen aufdeckt, während man sich mit Verwaltungsdigitalisierung beschäftigt. Genau. Und letztes Mal hatten wir, glaube ich, über das OZG gesprochen und heute sprechen wir über Kompetenzinternalisierung, glaube ich. Genau. Gäste fangen jetzt immer an, gleich zu spoilern, wenn sie sich vorstellen. Das muss ich denen auch noch allen mal austreiben. Aber Michael, hallo, wer bist du denn? Ja, mein Name ist Michael Diepold. Also bei mir ist es ja fast doch langweiliger. Ich bin über 40 Jahre in der öffentlichen Verwaltung. Ich kenne den Laden, beschäftige mich seit circa 15 Jahren mit E-Government, komme aus der Kommunalverwaltung, habe mal Verwaltungswissenschaft studiert, habe mal Informatik studiert. Also ich nehme für mich in Anspruch, ich verstehe alle Menschen, die sich in dem Thema rumschlagen und bin jetzt seit über 20 Jahren bei der AKDB, das ist die Anstalt für kommunale Datenverarbeitung Bayern, und bin da verantwortlich für eine Stabsstelle, die sich immer mit allen strategischen Themen beschäftigt. Aber ich mache jetzt keine Werbung für die AKDB, weil sonst muss ich wahrscheinlich mal beim Thorsten was bezahlen. Genau, und wir beide kennen uns schon seit 11 Jahren. Ich habe es vorhin kurz gesagt, du hast mich quasi in die AKDB, in dein Team geholt und jetzt bin ich wieder in deinem Team in der Stabsstelle. Und genau. Und ich habe dich überredet, dass du dabei bist und das freut mich wahnsinnig. Ja, gerne. Das ist das erste Mal, dass ich in so einem Format mitmache. Normal ist das bei mir oft oder war jetzt vor Corona das sehr analog, dass ich die Leute von der Bühne runter beglückt habe. Aber das ist mal was ganz Spannendes. Und mit der Lilith zusammen finde ich das ganz toll, weil wir doch aus unterschiedlichen Welten kommen. Aber ich glaube, da doch viele Gemeinsamkeiten haben. Genau, ich glaube, ich muss heute so ein bisschen Advocatus Diaboli spielen, damit wir hier eine runde Diskussion hinbekommen. Aber die Lilith hat es schon mal ganz kurz gesagt, wir wollen heute über digitale Kompetenzen in der öffentlichen Verwaltung sprechen. Wir hatten gerade schon kurz im Vorgespräch gesagt, unsere These ist, digitale Kompetenz in der öffentlichen Verwaltung, mit der ist es nicht weit her. Also nachdem wir die alten Zeiten mit Ladies First vorbei sind, fange einfach ich an. Also es kommt drauf an, wie immer mit der Kompetenz in der digitalen Verwaltung. Ich denke, die Luft der Kompetenz wird immer dünner, je höher dass man raufkommt. Also ich denke, bei vielen Kommunen ist eine recht hohe Kompetenz. Thorsten, kennst du ja gewisse Zeuchtlingen, wie zum Beispiel, wo ganz tolle Leute drin sitzen, die auch ganz viel mit Open Source machen. Aber ich denke, wenn es dann raufgeht in die Ministerien, Landesministerien, Bundesministerien, dann wird die digitale Kompetenz immer dünner und die Anzahl der Beratungsfirmen immer größer. Und das ist eine Sache, die uns viele Schwierigkeiten macht und die uns auch sorgt, sag ich mal so, dass da Dinge passieren, die für uns alle nicht so gut sind. Ich finde das sehr witzig, weil ich würde dem quasi so vollständig zustimmen, mit der kleinen Anmerkung. Das wird halt eine ganz langweilige Runde. Mit der kleinen Anmerkung, dass ich glaube, dass es auch auf der kommunalen Ebene zwar in einzelnen Fällen sehr viel Kompetenz gibt, und das ist super, super cool, dass es das, ich würde sogar sagen, noch gibt. Ich glaube, da war früher mal noch mehr Kompetenz da. So wie auch aus meiner Perspektive früher auf anderen Ebenen vielleicht mehr Kompetenz da war. Allerdings sind das immer so Leuchttürme. Also das gibt es immer so einzeln und das gibt es an einzelnen Orten und an ganz vielen Orten leider auch nicht. Und das ist immer schön, wenn man über all diese vielen tollen Fälle, die es doch noch gibt, spricht. Aber es ist halt nicht die breite Masse. Es ist zumindest immer so mein Eindruck, wenn ich mit verschiedenen Kommunen in ganz Deutschland rede und nicht nur mit Treuchtlingen, Ulm mittlerweile auch nicht mehr, aber bis letztens noch, da sind ganz viele Leute leider gegangen mit Kompetenzen und in vielen anderen Städten auch, aber das sind halt Einzelfälle. Wir kennen ja alle die Geschichte mit den digitalen, als das losging mit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das wurde natürlich alles erst auf Mainframes zentral irgendwo bereitgestellt, es wurden ganz viele Rechnungen durchgeführt, speziell im Finanzbereich. Und dann kam irgendwann mal das Thema Server. Und man hat natürlich dann jemanden gesucht, der verantwortlich ist. Und da erzählt man sich Land auf Land ab die Geschichten, dass entweder derjenige, der der Jüngste war, derjenige, der den Server bei sich im Büro stehen hatte, oder der nicht schnell genug Nein sagen konnte, wurde zum IT-Beauftragten. Das sind nicht nur Geschichten, ich habe selbst das eine oder andere erlebt. Aber da stellt sich bei mir die Frage, welche digitalen Kompetenzen braucht denn so eine öffentliche Verwaltung? Jetzt ganz speziell mal auf kommunaler Ebene, weil da findet ja tatsächlich das meiste statt. Machen wir es diesmal andersrum, oder? Ja, also ich finde das eine schwierige, also die Frage kann man aus verschiedenen Perspektiven beantworten. Man kann sie so beantworten, wie es heute ist. Heute ist es ja so, dass ganz viel IT-Verantwortung tatsächlich ja auch zu den Kommunen geschoben wird. Also dass nicht nur Prozesse, die tatsächlich im Kern kommunal sind, sich die Kommune um die digitale Infrastruktur kümmern muss, sondern auch Prozesse, bei denen die Gesetzgebung und die Verantwortung auf Landes- oder Bundesebene liegt, die Umsetzung auf der kommunalen Ebene erfolgt und damit die Kommunen sich auch um die IT-Systeme der Prozesse kümmern müssen. Und das bedeutet, dass die Kommunen heute eigentlich krass viel eigene IT-Kompetenz brauchen, wenn sie sich irgendwie vollständig digitalisieren sollen, weil wir natürlich so eine kommunale Eigenverantwortung haben und die alles für sich selbst lösen sollten. Das heißt, eigentlich bräuchte jede Kommune ein relativ großes Team an IT-Expertinnen in verschiedenen Feldern, die irgendwie verschiedene digitale Prozesse umsetzen, die aber natürlich auch so die totale Standard-IT, jetzt vielleicht nicht den Server unterm Schreibtisch, der hat hoffentlich ausgedient, aber von Rechnerbereitstellung, häufig müssen ja auch die Schulen mitgemanagt werden und so weiter und so weiter und so weiter. Und ja, also eigentlich bräuchte jede Kommune dafür ein relativ großes Team, das sich damit auskennt. Und eigentlich, wenn wir weiterdenken würden, würde das ja bedeuten, wenn wir alle Prozesse, die es heute in der Kommune gibt, digitalisieren würden, würde es ja auch zu einer Umverteilung im Personalschlüssel führen. Also Menschen, die heute sehr manuelle Prozesse erledigen, bräuchte man an manchen Stellen vielleicht nicht mehr, sondern dafür bräuchte man Menschen, die irgendwie Digitalisierung können und Automatisierung können. Weil ich meine, ganz viele Teilprozesse der Verwaltung kann man sehr gut automatisieren. Allerdings muss man sagen, haben wir in den Kommunen häufig eh zu wenig Leute, deswegen ist das mit diesem Umschlüssel noch immer so eine Sache und ich werde immer ganz böse angeschaut, wenn ich das nur sage. Jetzt geht es mir wiederum so, also dem muss ich auch wieder zustimmen. Also es ist auch belegbar, also die Kernaufgaben der Kommunen sind durch Bundesrecht geregelt. Das ist zum Beispiel das Meldewesen, Standesamt, Fahrzeugzulassung. Also das ist jetzt keine Meinung von uns, sondern das ist so. Und von der Digitalisierung her der Kommune, man muss einmal betrachten, wo kommen denn die Menschen her, die in so Verwaltungen arbeiten. Da gibt es unterschiedliche Ausbildungsniveaus, Studium, und die sind alle sehr, sehr, sehr rechtslastig, sehr verwaltungslastig, und die Möglichkeit, digitale Projekte durchzuführen, auch digitale Dinge zu durchschauen, ist einfach in der Ausbildung für die Leute in den Kommunen oder überhaupt in der Staatsverwaltung viel zu schwach ausgeprägt. Und auf der anderen Seite, Menschen, die von einem Informatikstudium kommen, die können jetzt mit der öffentlichen Verwaltung überhaupt nichts anfangen. Nicht die Bohne, bis die verstehen, was da überhaupt abläuft, wird schwierig. Und das hat auch zur Folge, dass eben dann viele Leute, die das Know-how mitbringen würde, würden die öffentliche Verwaltung wieder verlassen. Und das, glaube ich, ist ein Ansatzpunkt, nämlich genau bei der Ausbildung der Leute anzusetzen. Man kann Verwaltungsbeamte wie es so schön heißt, nicht mehr ausbilden wie vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren, weil sich einfach die Dinge verändert haben. Und dann wird es halt auch schwierig für die Leute, wenn sie nicht entsprechend ausgebildet sind, dann können sie es auch nicht, weil der Nürnberger Trichter ist auch in der öffentlichen Verwaltung noch nicht erfunden worden. Ist es überhaupt die Aufgabe der öffentlichen Verwaltung, hier fit zu sein für die Digitalisierung oder die Verwaltung zu digitalisieren? Weil wenn wir jetzt einfach mal analog denken, Papier mussten sie auch nie selber herstellen, die mussten auch nie Ordner zusammenkleben oder Briefumschläge kleben, und ein guter Koch muss auch nicht Gemüsebauer sein. Ja, Thorsten, allerdings ist es ja so, dass wenn wir überlegen, was denn eigentlich Digitalisierung ist, wenn man das zu Ende denkt, bedeutet es ja nicht nur der Ordner, in den ich am Ende mein Formular abhefte oder das Papier, auf das ich mein Formular ausdrucke, sondern wenn wir Digitalisierung konsequent denken würden, dann würde das ja bedeuten, dass es eigentlich die Aufgabe des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin komplett ersetzen würde. Also wenn wir einen guten digitalen Prozess haben, dann besteht die menschliche Arbeit vielleicht nur noch aus einem einzigen Klick, nämlich, dass ich diesen Antrag nochmal gegengecheckt habe und dass das, was mein automatisches System entschieden hat, richtig ist. Und das ist ja ein Grad an, was wir da einer Maschine zutrauen, wo ich finde, dass das schon eine Kernaufgabe der Verwaltung ist. Wo ich allerdings selbst glaube, dass man das anders machen müsste, ist, auf welcher Ebene der Verwaltung denn? Weil wir haben ja auch gerade drüber gesprochen, es ist ja momentan so, dass ganz viele Leistungen, die vom Bund geregelt werden, auf kommunaler Ebene abgefrühstückt werden müssen. Und ein Führerscheinantrag sollte in Deutschland überall halbwegs gleich laufen. Warum genau müssen sich also in 20 Orten, an 50 Orten Leute damit beschäftigen, wie der denn digital aussieht? Warum beschäftigt man sich nicht an einer Stelle damit und dann standardisiert man so Prozesse? Weil wenn die vom Bund geregelt sind, dann ist das überall gleich. Und dann muss nicht in jeder Kommune die Kompetenz über den Führerscheinantrag da sein, sondern dann ist die an einem einzigen Ort vielleicht. Aber ich finde, dass gerade, wenn man das so zu Ende denkt, ist das halt einfach viel, viel mehr als ich klebe einen Ordner zusammen, sondern es ist halt ja eigentlich der ganze Prozess und alle Dinge, die mit diesem Prozess einhergehen und alle Edge Cases und so weiter und so fort. Das ist eine Kompetenz, die sollte die Verwaltung haben, diesen Prozess zu verstehen und zu beurteilen, wurde der Prozess zum Beispiel richtig implementiert und ihn im besten Fall auch selbst zu implementieren. Ja, aber die Prozesse, die haben sie ja jetzt schon auch im Analogen. Ja, das ist genau das Problem, dass wir analoge Prozesse haben. Also ich weiß aus einer Verwaltung, die haben Bildschirmmasken abfotografiert und die in Ordner abgelegt. Das kenne ich auch. Und das ist jetzt kein Bashing oder sonst irgendwas, da geht es einfach darum, eine öffentliche Verwaltung, die muss nicht in der Lage sein, einen Rechner zusammenzuschrauben und irgendwo einen Prozessor zu löten, im ganz extremsten Fall. Das ist nicht der Job von denen. Aber der Job von der öffentlichen Verwaltung ist, Prozesse zu gestalten und Prozesse zu verstehen. Weil das tut ja die öffentliche Verwaltung seit 2000 Jahren im analogen Bereich, dass Prozesse dargestellt werden. Weil letztendlich Rechtsregelungen beschreiben teilweise ja auch Prozesse, wie jetzt eine Zivilprozessordnung, da heißt zwar der Prozess was anderes, aber da wird auch ein Verfahren beschrieben, ein Prozess. Und die Kompetenz, die muss aus meiner Sicht in die öffentliche Verwaltung, egal auf welcher Ebene, dass die Möglichkeit besteht, digitale Prozesse zu beschreiben, wie auch die Verwaltung analoge Prozesse beschreiben kann. Aber nur analoge Prozesse digital irgendwie abzubilden, das genügt nicht. Dann sind wir genau da, dass wir irgendwelche Bildschirmmasken abfotografieren. Aber was ihr da beide gerade sagt, das klingt für mich ganz stark nach Zentralisierung. Zentralisierung ist ja genau das, was wir in unserer Demokratie in Deutschland nicht haben wollen. Wir wollen den Föderalismus haben. Und im Zweifel wollen wir auch, dass alle 11.000 Kommunen souverän entscheiden können und souverän auch über bestimmte Anträge entscheiden können. souverän entscheiden. Also sie können ja gerne auf Zustimmen klicken, aber ich meine, am Ende des Tages müssen die sich ja an die Bundesgesetze halten. Also ich meine, die können zwar souverän eine einzelne Entscheidung treffen, aber halt im Rahmen eines Rechtsrahmens. Und wenn wir überlegen, was ein Rechtsrahmen, also ein Rechtsrahmen ist ja ein Regelwerk in einem Sinne. Code als Software ist auch ein Regelwerk. Wir lassen ja nicht jedes einzelne Bundesland und jede einzelne Kommune ihr eigenes Verkehrsrecht schreiben oder wo auch immer der Führerschein geregelt ist. Ich hoffe, es ist das Verkehrsrecht. Deswegen würde ich das eher so auf dieser Ebene sehen von, ja, wir schreiben da in Code, wie funktioniert das? Aber jede einzelne Kommune hat natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, ja, der Antrag wurde von dem Algorithmus richtig entschieden oder ich entscheide jetzt gerade als einzelne Sachbearbeiterin, ich möchte in diesem Fall anders entscheiden als der Algorithmus und dann sollte das natürlich immer auch möglich sein. Ich bin tatsächlich eigentlich nicht dafür, dass man Prozesse so weit automatisiert, dass es keine menschliche Intervention mehr gibt, aber ich finde, dass man es so weit automatisieren sollte und so weit standardisieren sollte, wie es halt möglich ist. Und ich glaube, in ganz vielen Bereichen ist es ja auch so, dass es standardisierte Formulare vom Bund für verschiedene Sachen gibt. Also nicht jede einzelne Kommune gestaltet jedes einzelne Formular richtig. Ja, das ist nur halb richtig, glaube ich. Michael, ich glaube, da kannst du mehr dazu sagen. Ja, ich bin jetzt wieder erschüttert, weil ich mit allem so zustimmen muss. Also das klingt nicht nach Zentralisierung, aber Bundesrecht, also Rechtsanwendung und Source Code schreiben ist sehr, sehr ähnlich. Ich weiß das, weil ich beides gemacht habe. Also da ist eine sehr große Überschneidung da. Und es muss nicht oder es darf auch nicht jede Kommune in Deutschland ihr Melderecht selber machen. Das ist ein Bundesrecht. Und es muss auch bundeseinheitlich gestaltet sein. Und sie sollten es auch im Rahmen ihres Ermessens, sprich bei allem Recht auch vom Ermessen, gleich ausführen, weil wir, das ist ja, nach der Verfassung brauchen wir gleiche Lebensumstände in Deutschland und es kann jetzt nicht der Bundesgesetz einmal so und einmal so angewendet werden. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie zentral betrieben, dass ich zwingend auch zentrale Software oder sonst was ist. Der Prozess muss einheitlich sein. Aber wie die Kommunen diesen einheitlichen Prozess dann umsetzen oder wie sie das auch organisatorisch machen, das ist die kommunale Selbstverwaltung. Aber eine Standardisierung von bundesrechtlichen Themen und auch Best Practice, was es im Analogen auch gibt, den Best Practice im Recht nimmt man im Analogen dann Kommentar, das gibt es ja alles. Und wie gesagt, auf bundesrechtlicher Ebene, klar, eine Einheitlichkeit, aber einheitlich heißt nicht zentral. Und was Landes- und Ortsrecht ist, heißt bei den Kommunen, das ist Sache der Länder und der Kommunen. Und ich glaube, das passt ganz gut in den Föderalismus rein. Und wir sollten da einfach mit der entsprechenden Kompetenz auf allen Ebenen reingehen. Da klappt es auch. Und übrigens bin ich auch ein ganz großer Freund von Assistenzsystemen, die Entscheidungen vorschlagen. Aber die Menschen müssen dann auch sagen, ja, das würde sich auch in der Verwaltung ganz stark anbieten. Aufgrund der Datenfülle, die man hat, könnte man sicher Maschinen so weit anlernen, dass sie vernünftige Entscheidungen vorschlagen. Jetzt haben wir den Finger genau in die Wunde gelegt. Wie kommen wir jetzt aus dem ganzen Dilemma wieder raus? Brauchen wir Einfachverfahren pro Anwendungsfall? Brauchen wir ein multifunktionales Fachverfahren? Brauchen wir überhaupt noch diese ganzen vielen Fachverfahrenshersteller in Deutschland? Brauchen wir auf dem Markt einen Wettbewerb? Wie wollen wir das Ganze lösen? Weil es wird nicht, die Kommunen oder die Behörden werden nicht anfangen, ihre eigenen Verfahren zu bauen. Also ich meine, momentan ist es ja so, dass das Ganze ein Markt ist. Es gibt ganz, ganz viele Anbieter für verschiedenste Fachverfahren und was überhaupt ein Fachverfahren digital ist, da unterscheiden sich die ja schon. Bei manchen ist das eine digitale Eingabemaske, bei manchen ist das irgendwie ein komplettes Prozessmanagement. Manchmal ist das ein fast automatisierter Prozess. Und da haben wir ja eine total wilde Landschaft von unterschiedlich guten Produkten. Für manche Bereiche gibt es vielleicht auch nur ein einziges Produkt, weil das sich halt nicht so richtig lohnt. Allgemein lohnt es sich meistens für die Fachverfahrenshersteller nicht, das richtig, richtig gut zu machen. Das muss man einfach mal sagen, weil ich meine, die haben natürlich das Ziel, mit möglichst wenig Aufwand Software zu verkaufen. Mein Ansatz da wäre tatsächlich, ich finde, dass digitale Basisinfrastruktur, was das ist, also das ist aus meiner Sicht sowas, also so ein digitales Fachverfahren ist für mich sowas wie ein Gesetz, schon fast in einer anderen Form halt. Das sollte nicht von der Privatwirtschaft gebaut werden als Auftragnehmer, sondern das sollte was sein, was in der Verwaltung gebaut wird. Und das können wir natürlich nur schaffen, indem wir auf den entsprechenden Ebenen entsprechende Kompetenzen aufbauen von Leuten, die dann dort nicht ein Fachverfahren als Projekt begreifen, was über 3 Jahre läuft und dann ist es in Anführungszeichen fertig, sondern die da irgendwie dauerhaft dran arbeiten und das dauerhaft besser machen. Und das am besten so, dass so, wo es sinnvoll möglich ist, nur an einem Ort. Also es ist einfach für Meldewesen-Fachverfahren ein Team irgendwo in Deutschland gibt und die sitzen da und die schauen ständig, wie kann ich denn dieses eine Fachverfahren noch besser, noch effizienter und noch benutzerinnenfreundlicher machen, als es heute schon ist. Und wenn wir das immer wieder und wieder und wieder machen, dann kommen wir zu richtig, richtig guter Software und damit verändert sich vermutlich dann indirekt auch irgendwie das Recht, weil man irgendwie feststellen wird, ja, wenn wir das so digitalisieren, dann ist das vielleicht immer noch ein doofer Prozess und dann kann man anfangen, Prozesse zu optimieren. Aber das, dafür muss man halt dauerhaft und iterativ an Themen arbeiten und ich glaube, dass das langfristig auch deutlich günstiger sein wird, als wenn man das an die Wirtschaft rausgibt, weil so wie es zumindest heute ist, gibt es ja verschiedene Hersteller für diese Fachverfahren. Jeder kauft das irgendwie selber ein, jeder dieser Hersteller muss das refinanzieren und jeder dieser Hersteller hat ein Interesse daran, damit auch Geld zu verdienen, was ja erstmal nicht verwerflich ist. Aber ich finde, wenn es digitale Basisinfrastruktur ist, sollten wir das als Gesellschaft möglichst effizient bauen und möglichst ja nicht 10-mal kaufen. Weil es wird ja nur für uns als Gesellschaft gebaut. Da stimme ich zu 2/3 zu. Also was mich immer ein bisschen schreckt, sind Monopole. Da kriege ich, also Monopole müssen gut begründet sein. Zum Beispiel das Gewaltmonopol des Staates ist gut begründet und das sollte man auch so beibehalten. Aber ich denke, gerade in unserem Föderalismus hätten wir auch die Chance, einen öffentlich-rechtlichen Wettbewerb zu haben. Also ich bin ganz dabei, die Software sollte von öffentlichen Stellen realisiert werden. Und das ist jetzt kein ganz verwegener Wunsch, weil so am Anfang wie die Digitalisierung so ein bisschen zu den Behörden gekommen ist in die 70er, 80er Jahre, war es an der Selbstverständlichkeit, dass die Software auch in den Behörden entwickelt worden ist. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Das haben wir halt komplett verloren, weil wir in unseren öffentlichen Stellen, in unserer öffentlichen Verwaltung relativ viel Souveränität verloren haben, sowohl von der Software her als auch von den Entscheidungsprozessen her. Weil da muss ich jetzt fast zu meinem liebsten Thema kommen, zu den Beraterheerscharen, die man in Berlin sieht. Da kriege ich als Beamter kriege ich verfassungsrechtliche Bauchschmerzen. Und diese Kompetenz, glaube ich, muss zurück in die öffentliche Verwaltung, dass sie Software erstellen kann, dass sie auch die Entscheidungen treffen kann, dass sie die Prozesse klar beschreiben kann, dass sie die digitalen Prozesse auch mit ins Gesetzgebungsverfahren letztendlich mit reinbringt. Und dafür, glaube ich, passt unser Föderalismus, passt unsere Struktur. Aber das, glaube ich, müssen wir ändern. Jetzt schaue ich mir doch mal so den deutschen Markt an und da fallen mir sofort 4 große öffentlich-rechtliche Softwarehersteller und IT-Dienstleister ein. Das ist einmal die Dataport ganz oben im Norden. Wenn man ein Stück weiter in den Süden geht, da kommen wir dann Richtung Hessen, die Ecom 21. Und ganz unten im Süden haben wir dann die ComOne und die AKDB. Das sind alles öffentlich-rechtliche Softwarehersteller und Dienstleister. Haben die keine Kompetenzen, diese Software herzustellen oder was machen die denn? Genau, also ich meine, die stellen ja teilweise tatsächlich Software her. Allerdings fehlen denen halt auch ganz viel interne Leute. Also wenn ich mir irgendwie so anschaue, ich glaube, bei der Dataport ist der Externalisierungsgrad 50% in den Projekten, wo sie tatsächlich einfach auch wieder externe Leute da sitzen haben, anstatt irgendwie interne Leute, die irgendwie dauerhaft da sind und die irgendwie dauerhaft an Produkten arbeiten und Produkte besser machen, hat man dann halt Leute, die projektbasiert von irgendeinem externen Dienstleister kommen. Ich weiß, dass es das bei der AKDB auch sehr viel gibt. Ich weiß, dass die Ecom 21 ganze Geschäftsbereiche quasi an einen großen Dienstleister abgegeben hat. Genau, also ich meine, wir haben diese öffentlich-rechtlichen Dienstleister und ich meine, das ist grundsätzlich kein komplett falsches Konzept. Ich glaube, dass es eigentlich in vielen Fällen noch näher und noch mehr in die Verwaltung rein muss, weil auch wenn ein öffentlich-rechtlicher Dienstleister 10-mal besser ist als ein privatwirtschaftlicher Big-Four-Dienstleister, haben wir da das Ding, dass wir wieder Auftraggeber-Auftragnehmer-Prinzipien haben und wir auf einmal viele Eigeninteressen haben. Also das ist ja nochmal ein großer Unterschied, ob ich Softwarelösungen tatsächlich in-house tatsächlich mit den Leuten baue oder ob ich sage, ich bin der externe Dienstleister. Und ich glaube, dass wir diese Dienstleister wie die Dataport oder die AKDB definitiv brauchen, wir trotzdem immer schauen müssen, wenn das jetzt irgendwie so ein Kernfachverfahren der Verwaltung oder vielleicht sogar eines bestimmten Fachbereichs der Verwaltung ist, dann sollte die Verwaltung auch über alle Fähigkeiten verfügen, um das intern zu bauen und das steuern zu können. Weil da sollten zumindest in der Theorie in einer kompetenten und da verwende ich jetzt das schlimme Wort, souveränen Verwaltung, sollten an den jeweiligen Stellen die Leute sitzen, die das auch umsetzen können und die das alles verstehen. Ich würde da vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen. Also vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Die Dataport entwickelt so gut wie keine Software. Die machen an sich nur Betrieb. Aber das machen die gut. Also ich, das können die schon. Und was ich schon sehe, ist das, ich glaube, dass diese Institutionen gut sind, um Software zu entwickeln. Aber ich würde da einen Schritt weiter gehen, um da auch ein bisschen Dynamik reinzubringen. Da werden ja öffentliche Gelder dafür verwandt, um diese Software zu erstellen. Und dass diese Software, die da entsteht, auch sozusagen öffentlich ist. Also Public Money, Public Code. Und das, glaube ich, wird auch helfen, dass man die Dynamik hat, mit dieser Software zu arbeiten. Weil wenn jetzt eine große Kommune wie München oder die großen Kommunen in Nordrhein-Westfalen, wenn sie sagen, okay, wir wollen da selber was machen, dann sollen sie es tun. Und ich glaube, von den Geschäftsmodellen für die öffentlich-rechtlichen Institutionen bieten sich da genug Möglichkeiten. Aber ich bin da ganz bei dir, jetzt noch ein schlimmeres Wort, die Hoheit über die Software, die muss in öffentliche Hand. Und es wird da kein, also in der analogen Welt wird da niemand auf die Idee kommen, in 1000 Jahren nicht, dass er sagt, Lidl wird jetzt beauftragt, Geburtsurkunden auszustellen. Und wenn man Geburtsurkunde braucht, dann kann man zu Lidl gehen. Das wird niemanden in 1000 Jahren einfallen. Aber wenn ich beim Identity Management in der Digitalisierung mich so umhöre, dann sagt man, ja, das soll halt eine Firma mit A aus Amerika machen oder eine Firma mit F oder M oder wie sie alle heißen. Nie in 1000 Jahren wird jemand auf diese wahnwitzige Idee kommen. Aber da brauchen wir diese Kompetenz und diese Fähigkeit, das zu erkennen, dass das eine staatliche Aufgabe ist und dass auch die Digitalisierung eine staatliche Aufgabe ist. Aber brauchen wir da nicht eher die Kompetenz, weil die Entscheidung wird ja von der Politik getroffen, brauchen wir nicht eher die Kompetenz bei der Politik? Also die brauchen wir als erstes. Also keine Ahnung, ich erlebe das regelmäßig in Gesprächen mit Politikerinnen, dass sie das schon nachvollziehen können, warum man mehr Kompetenz in der öffentlichen Verwaltung braucht. Allerdings haben wir ja einfach so einen riesigen Apparat, in dem so viele Menschen so viel entscheiden, entscheiden zu müssen, dass es halt richtig, richtig hart ist, weil Leute der Meinung sind, ja, wir brauchen mehr Kompetenzen überall, bis man dann an dem Punkt ist, dass man tatsächlich diese Kompetenzen intern aufbauen kann, weil wir halt mehrere Jahrzehnte New Public Management, der Markt regelt das, hinter uns haben. Und ich meine, es wurde ja wirklich sehr, sehr lange gepredigt, gerade unter CDU-Führung, dass man ganz viel mit der Privatwirtschaft machen kann. Ich meine, der letzte Vorstoß dazu waren ja irgendwie auch die selbstbestimmten Identitäten, wo man gesagt hat, wir bauen ein privatwirtschaftliches Ökosystem um den Ausweis auf, um das digitale Ausweisen im Internet. Ich meine, das ist ja so das nächste Beispiel. In der Offline-Welt würde niemand auf die Idee kommen, dass der Personalausweis von Capgemini ausgestellt wird, sondern das ist klar, das ist eine hoheitliche Leistung. Aber ja, ich glaube, dass es da grundsätzlich auf der politischen Ebene ein Verständnis für gibt, aber auch da wieder die Kompetenz fehlt und manchmal auch die Möglichkeiten der Leute, um tatsächlich dann das Geld herzugeben und zu sagen, ja, wir stellen jetzt im BMI 1000 Softwareentwicklerinnen ein, wie das vielleicht sein sollte? Also kompetente PolitikerInnen wünscht man sich immer. Klar, Logo. Aber ich glaube auch, man muss da ein bisschen unser politisches System betrachten. Also die Politik ist ja in aller Regel einer gewissen Variabilität und Veränderung unterworfen. Also es gibt Wahlen bei uns und manchmal wird halt dann jemand abgewählt und dann kommt jemand anders. Die Kontinuität ist an sich die öffentliche Verwaltung. Und ohne die Verwaltung kann die Politik nicht agieren. Das ist einfach notwendig und das ist auch gut so, weil das teilt auch wieder die Machtstruktur ein bisschen auf. Aber da glaube ich, ist es absolut notwendig, da die Kompetenz reinzubringen und die privatwirtschaftlichen Unternehmen, die kann es schon geben. Aber wie hat mal jemand gesagt, es muss klar sein, wer Koch und Kellner ist. Ja, da fällt mir gleich direkt was ein. Wir haben ja jetzt einen Digitalminister in Deutschland, der auch manchmal Verkehrsminister ist, je nachdem, wo es gerade reinpasst. Aber genau dieser Digitalverkehrsminister ist überhaupt nicht zuständig für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das liegt alles beim BMI und das werden sie auch nicht aus den Händen nehmen lassen. Also erstmal ist es ja voll gut, Digitalisierung aus der Fachlichkeit zu denken. Also nicht zu sagen, wir machen an einer Stelle Digitalisierung, weil das der eine Typ fürs Digitale ist, sondern Digitalisierung haben wir ja heute in jedem Lebensbereich, in dem wir uns so befinden. Also ich kann in jedem einzelnen Ministerium einen Fachbereich für Digitalisierung finden und ich finde es sehr gut, dass wir nicht den einen Typen haben, bei dem wir sagen, ja, der macht alles Digitale und der Rest ist weiter analog oder so. Also ich meine, das gibt es in unserer Gesellschaft ja nicht mehr. Deswegen finde ich das nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen traurig, dass wir einen so inkompetenten Digitalminister haben. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, dass die Idee so aus der Demokratieperspektive ja mal war, dass wir irgendwie Bürgerinnen haben, die da eine Zeit lang auf politische Aufgaben übernehmen und es eigentlich eine kompetente Verwaltung geben sollte, die denen dabei hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Da uns die fehlt, sind wir in einer Henne-Ei-Situation, weil die Politikerinnen müssten erkennen, dass sie kompetente Verwaltung brauchen und die Verwaltung müsste den Politikerinnen helfen, kompetent zu sein. Wie wir das genau auflösen, ja, gute Frage. Ich wollte gerade sagen, wir haben immer noch keinen Ansatz, wie wir das Ganze lösen. Doch, jetzt kommt er. Eins ist klar, wir können es nur für die Zukunft lösen. Und weil man kann alles verändern, nur nicht die Vergangenheit. Also das ist vorbei. Und für die Zukunft können wir es dadurch lösen, dass wir einmal klar rüberbringen, was bedeutet denn unsere öffentliche Verwaltung? Was sind denn das für Leute? Was machen die? Und ich glaube, da ist die letzten Jahre ganz, ganz viel verloren gegangen, weil wenn man betrachtet, die Menschen in den öffentlichen Verwaltungen, die arbeiten nicht für eine Firma in den USA, die jetzt beispielsweise mit M beginnt, sondern die arbeiten für, wenn man es auf Neudeutsch nimmt, für die Community. Und wenn man es ein bisschen älter nimmt, dann arbeiten die für die Gesellschaft und arbeiten für das Gemeinwesen, wenn man es ganz alt beschreibt. Und da muss man reingehen, dass man ganz klar sagt, hey, die Leute, die tun was für uns, oder sie versuchen es auf jeden Fall, es gelingt nicht immer. Und dann muss man natürlich an den Hochschulen von Bund, Ländern, gibt es ja Hochschulen, die im juristischen Bereich sehr gut sind, auch die Studiengänge einführen, dass die Leute die Digitalisierung können. Und dann wird sich auch was verändern. Aber was absolut klar ist, die Probleme werden nicht dadurch gelöst, dass irgendwas vom Himmel fällt, sondern wir müssen sie angehen. Wir als Gemeinschaft, als Gemeinwesen, als Gesellschaft müssen wir unseren öffentlichen Dienst da auch entsprechend aufbauen und es auch wertschätzen, was sie tun. Weil, wie gesagt, die sind nicht dahinter, für irgendeinen Hedgefonds oder für irgendjemand dabei zu sein, dass sich der in Südfrankreich eine neue Yacht kaufen kann, sondern die arbeiten für die Gesellschaft, die arbeiten für uns. Und das muss man auch mal klar rüberbringen. Und wenn ich so Dinge höre, dass man den neuen Personalausweis privatisieren wollte und so weiter, dann kann ich nur sagen, das erstaunt mich maßlos. Weil das wusste man schon vor 2000 Jahren, dass das nicht funktioniert, weil der bekannteste Prozess für Identity Management ist die Weihnachtsgeschichte, nämlich dass sich Jesus und Jesus gab's noch, Maria und Josef da registrieren mussten, und das haben die Römer selber gemacht und haben nicht irgendeinen Googlix oder sonst irgendwie hingeschickt, der das macht, sondern die haben das selber gemacht. Und nach 2000 Jahren sollte man das schon verstehen. Jetzt reden wir die ganze Zeit neben dem religiösen Thema auch über Digitalisierung. Mir fehlt immer noch so ein bisschen der Ansatz, und das merke ich in vielen Diskussionen. In vielen Diskussionen wird einfach mal Digitalisierung als einfach so als Ding in den Raum geworfen. Ist nicht das Thema Digitalisierung eins, was ganz natürlich stattfinden muss und wir uns eigentlich gar keine Gedanken dazu machen sollten, sondern wir sollten an der Prozessverbesserung und Prozessverschlankung und Beschleunigung arbeiten? Naja, wir steuern ja als Gesellschaft oder als Verwaltung gerade aktiv dagegen. Also es sollte theoretisch schon als ein natürlicher, iterativer Prozess irgendwie passieren. Allerdings passiert das ja nicht. Und da muss man halt schon mal schauen, ja, warum passiert denn das nicht? Und da sind natürlich die Kompetenzen, die man natürlich einerseits durch irgendwie Hochschulen aufbauen muss zum Beispiel, vielleicht auch dadurch, dass man nicht Leute einstellt, die gerade von der Hochschule kommen und da was über Digitalisierung und Verwaltung gelernt haben, sondern auch Leute, die vielleicht sich so mit Digitalisierung auskennen, zu sich holen muss. Aber momentan sehen wir ja, dass die Verwaltung so gebaut wurde, um möglichst Veränderungen zu vermeiden. Also ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Idee hinter der Bürokratie, dass sie sehr, sehr, sehr solide sein sollte und dass sie sehr schwer zu verändern sein sollte. Das ist ja auch aus einer Demokratieperspektive erstmal nichts Schlechtes. Wenn es aber dann dazu führt, dass halt Fortschritt verhindert wird, da muss man halt schon mal schauen, ja, was macht man denn da jetzt eigentlich, damit das klappt? Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein Kulturwandel auch bei uns, weil es gibt den schönen Spruch, Bürokratie ist dafür da, Mögliches unmöglich zu machen. Und das ist mir jetzt über die Jahrzehnte auch schon öfters begegnet, dass bei einer Prozessdefinition werden nicht die 95% der Fälle betrachtet, sondern die 5%, die irgendwelche Schwierigkeiten machen. Und dann mache ich diesen Prozess, der für 95% wirklich easy wäre, so kompliziert, wegen der 5%, dass er für 100% dann der Anwendungsfälle nicht brauchbar ist. Und das, glaube ich, ist, da müssen wir in der öffentlichen Verwaltung daran arbeiten, pragmatischer zu sein. Und auch die Veränderungsfähigkeit der Menschen zu verbessern und auch zu fördern. Weil es ist schon so, dass in den öffentlichen Verwaltungen ein extremes Sicherheitsbedürfnis da ist von den Prozessen, was auch in vielen Fällen sehr gut ist. Aber ich glaube auch, dass man das ein bisschen auflockern muss. Ich bin jetzt kein Arbeitspsychologe, wie man das macht, aber ich glaube, man muss da mit den Menschen arbeiten. Man kann das nicht an den Menschen in der öffentlichen Verwaltung vorbeimachen oder das verordnen, dass man sagt, so Leute, jetzt wird Flexibilität und Kulturwandel verordnet und nächste Woche komme ich vorbei und schaue, ob das geklappt hat, sondern das ist ein Prozess, bei dem man Geduld, ich weiß, wir reden sehr viel über Geduld bei der Digitalisierung, aber die Vergangenheit ist vorbei und ich glaube, dass man da auch mit den Menschen arbeiten muss, weil ohne die Menschen in der Verwaltung wird es nicht gelingen. Also man kann diese Dinge, Flexibilität, Mut zur Veränderung und auch Pragmatismus, das kann man nicht verordnen. Ich möchte jetzt nicht wieder diesen unsäglichen Jean Exupéry mit dem Segelschiff und dem Meer bemühen, aber wie wäre es denn, wenn wir bei der Ausbildung der Mitarbeiterinnen der öffentlichen Verwaltung hier Wert drauf legen? Wir legen Wert drauf, dass es um Prozessoptimierung geht, um einfach die Arbeitslast runterzudrücken, dass alle Prozesse dauerhaft in so einem Review sind, um die Arbeitslast nach unten zu bringen. Also es müsste doch eigentlich, Michael, bitte entschuldige, dem Beamten entgegenkommen, wenn er weniger machen muss. Das kann ich jetzt nicht für alle Beamten sagen, das weiß ich nicht. Aber also was für die Menschen im öffentlichen Dienst aus meiner Erfahrung raus sehr wichtig ist, dass sie Tätigkeiten haben, die sie auch entsprechend fordern. Also dieser Beamten-Dreikampf irgendwie heften, lochen, ablegen, das sollte nicht die Tätigkeit sein, weil die Leute sind in aller Regel sehr, sehr gut ausgebildet. Und da bin ich wieder bei den Assistenzsystemen, dass da einfache Dinge abgenommen werden und dass Vorschläge kommen, dass man sagt, okay, das System schlägt mir das vor, schlägt mir das vor und ich kann entscheiden. Aber wie gesagt, ich bin ganz bei dir, Thorsten, man muss da an die Ausbildung rangehen. Also in Bayern hat man das ja teilweise schon erkannt. Es gibt ja den Fachhochschulgang des Verwaltungsinformatikers und das muss man noch viel, viel stärker ausbauen und insbesondere auch bei den Hochschulen des Bundes noch stärker reinbringen und vielleicht auch bei Menschen, die dann in Ministerien gehen, dass man da sozusagen ein Praktikum fordert, dass sie mal nicht nur ihre Referendarszeit irgendwo absitzen, sondern dass sie mal ein halbes Jahr in einem Bürgerbüro in der Kommune arbeiten, um das ein bisschen aufzulockern, weil sonst sitzen die Leute in einem Elfenbeinturm und da können die gar nichts dafür, dass sie dann nur den Elfenbeinturm sehen. Und wie gesagt, die Ausbildung sehe ich als ganz wichtigen Punkt und das wird auch in 3, 4, 5 Jahren, glaube ich, wenn man das intensiv angeht, wird das was bewirken. Das zweite ist eine klare Aussage des Gesetzgebers, dass Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ist eine öffentlich-rechtliche Aufgabe und ein ureigenstes Themenfeld des Staates, also eine klare gesetzliche Regelung dazu, weil bisher laviert man da immer ein bisschen rum, siehe neuer Personalausweis. Und das dritte ist, dass man dieses, ja, ich will es jetzt nicht Unwesen, es ist Beratungswesen, ich will es nicht so nennen, aber dass man das klar untersucht, wo brauchen wir als öffentliche Verwaltung, wo brauchen wir von außen Hilfe, wie lange soll das gehen und wie viele Leute sind das? Dass in manchen Ministerien über 10, 15 Jahre dieselben Externen sitzen und im Prinzip mitarbeiten wie ganz normale Mitarbeiter des Ministeriums, das kann es nicht sein, das darf nicht sein. Weil vielleicht noch ein Satz, weil der Beamte im Ministerium ist seinen Dienstherrn, also uns verpflichtet und der externe Mitarbeiter ist seiner Firma verpflichtet und das ist auch richtig so, dass das so ist, aber da muss man, glaube ich, ganz klar drinnen und ich denke, Thorsten, jetzt haben wir ja schon 4, 5 Punkte, wenn die alle abgearbeitet sind, dann ist gut. Dann ist wirklich gut, also ich muss auch noch mal was sagen zu dem Thema Beraterinnen in der öffentlichen Verwaltung. Was ich so bitter finde, ist, dass sich dieses Beratungsgeschäft von wir beraten euch, wie ihr digitaler werdet, so weit hin entwickelt hat, dass sich die öffentliche Verwaltung jetzt Berater einkauft, um ihre ureigenste Kompetenzen wieder einzukaufen, die sie gar nicht mehr haben, weil sie so ersticken in Themen, die sie so festgefahren und verstaubt sind, dass sie gar keine Zeit mehr haben zum Denken. Absolut. Ich will vielleicht noch einen Punkt ergänzen zu, was wir bräuchten. Ich glaube, dass Ausbildung super gut ist. Aber nehmen wir an, in 3 Jahren kommen jetzt all diese super gut ausgebildeten Verwaltungsinformatikerinnen und haben und wollen alles besser machen, weil sie wissen jetzt, wie es geht. Die werden aber gegen Wände rennen, weil haben wir ja schon immer so gemacht, sagt man in Bayern, glaube ich. Und was diese Leute auch noch brauchen, sind Freiräume. Also wir brauchen, Leute reden ja immer von Kulturwandel, ich glaube, so krass ist es gar nicht, aber man muss den Leuten halt irgendwie Raum geben, dass sie selber Sachen besser machen können, dass sie auch mal einen Fehler machen können, dass sie lernen können, so funktioniert es nicht, aber dass sie vor allem einfach mal was machen können, dass sie halt nicht 15 Jahre erstmal warten, bis sie ReferatsleiterInnen sind oder AbteilungsleiterInnen sind und dann können sie irgendwas entscheiden oder machen, sondern dass, wenn Leute aus dem Studium rauskommen, wir halt auch sagen, ja, cool, finde ich eine gute Idee, was du machen möchtest, mach einfach mal. Und der andere Punkt, dass ich finde, es sollte schwieriger sein, externe Berater in die Verwaltung reinzubekommen, als interne Leute neu einzustellen. Also, dass wir einfach Prozesse für Externalisierung so schwierig machen, dass es einfacher ist zu internalisieren. Weil Prozesse schwierig machen, können wir als Verwaltung sehr gut. warum nehmen wir nicht die Kompetenzen, die wir haben, und nutzen sie, um Sachen schwieriger zu machen? Und was diesen Punkt angeht, zu Leute in der, also Verwaltung externalisiert ureigenste Kompetenzen. Ich meine, ja, wir sind heute an dem Punkt, dass es häufig so ist, dass die Verwaltung möchte einen internen Prozess ausschreiben. Und sie schafft es nicht mal mehr selbst, die Ausschreibung zu schreiben, sondern sie nimmt das Stammberatungshaus des Ministeriums auf Bundesebene und sagt dem, ja, schreib uns doch mal die Ausschreibung und überleg doch schon mal, wen wir dafür holen können, und frag den, was in die Ausschreibung rein soll. Und dann nehmen sie diese Ausschreibung, schreiben sie aus, und dann gewinnt zufällig das Unternehmen, das man sich von Anfang an gewünscht hat. Und ich meine, das ist häufig der Prozess. Ja, muss ich auch wieder voll zustimmen. Also, in Bayern heißt, das haben wir schon immer so gemacht, da könnte doch jeder daherkommen, und wo kommen wir denn dahin? Und ich glaube auch, dass wenn jetzt nach 3 Jahren diese tollen Leute alle kommen, das wird sich nicht ändern, das ist längerfristig. Und das ist halt einfach so, aber die neuen Leute, die brauchen halt einfach ihre guten Ideen und müssen da auch eine Chance haben, die umzusetzen. Weil wir gerade bei diesen Beratungsfirmen waren und mit den Ausschreibungen, also es kann ja nicht sein, dass gerade auf Bundesebene immer x-Tausende von Beratertagen ausgeschrieben werden, und dann gewinnt eine von 4 Firmen, und diese 4 Firmen tauschen dann untereinander die Leute wieder aus, leihen sich die gegenseitig, und man muss sich ja darüber bewusst sein, so ein Berater, der muss ja so beraten, dass der, den er beraten hat, danach Beratungsbedarf hat. Weil sonst hat er keinen Folgeauftrag. Und wenn der anders beraten würde, dann wäre sein Job los. Und ich glaube, das wäre auch eine ganz kurzfristige Maßnahme, diese, ich nenne es einmal, kartellähnlichen Zustände mal zu untersuchen. Und da gibt es, glaube ich, auch bei uns Institutionen, die sowas können. Um einfach mal festzustellen, ist das jetzt so, oder was da der Eindruck ist und was da erzählt wird, ist vollkommener Unfug. Aber das wäre eine Sache, die könnte man jetzt morgen ist was, Mittwoch, Donnerstag, morgen könnte man es angehen, ist noch ein Freitag, und könnte mal diese Dinge beleuchten, um da mal zu sehen, was passiert denn da überhaupt. Genau, und was wir auch noch umsetzen könnten, wäre, dass bestimmte Beratungsunternehmen nur eine gewisse Zeit in Ministerien sein dürfen und es danach eine Karenzzeit gibt. Das haben wir ja zum Beispiel bei den Wirtschaftsprüfern. Große Wirtschaftsprüfungsunternehmen dürfen irgendwie beim selben Konzern nun einen Auftrag für, ich glaube, 4 Jahre haben, und danach sind die erstmal 4 Jahre raus. Das hat die EU vor gar nicht allzu langer Zeit entschieden, weil man gemerkt hat, dass Wirtschaftsprüfer sonst zu enge Beziehungen mit den Unternehmen eingehen, und genauso wenig sollten große Beratungsfirmen mit einzelnen Häusern zu enge Beziehungen eingehen, und das bedeutet dann, dass sie natürlich auch keine also nicht mehr über Subkontrakte reinkommen sollen dürfen. Natürlich werden Beratungsunternehmen versuchen, das dann auf irgendwelche Weisen zu umgehen, weil häufig geht es in Behörden ja auch um die einzelnen Leute. Aber um das zumindest ein bisschen zu erschweren, fände ich das einen guten Anfang. Aber das bringt uns ja trotzdem erstmal noch keine Kompetenzen ins Haus. Das macht es nur schwieriger, externe einzukaufen. Richtig. Und es macht mehr Anreize zu internalisieren. Weil heute ist ja der aller einfachste Fall, ja, ich habe hier ein Problem als Referatsleiterin, und wie löse ich das Problem? Ah, scheiße, da müsste ich mich ja mit beschäftigen, und vielleicht müsste ich neue Leute einstellen, und das ist ganz schön anstrengend. Aber ich habe ja auch meinen Rahmenvertrag. Ich rufe einfach kurz bei Capgemini an, und dann lösen die das Problem für mich, und dann kann ich zu denen in das nette Büro kommen, und da gibt es Essen, und das ist viel schöner als im Ministerium. Und dann erzählen die mir, was wir jetzt als Ministerium tun sollen, und haben auch direkt die richtigen Leute an der Hand. Das ist sehr, sehr bequem. Und ich finde, wir sollten das deutlich weniger bequem machen für die öffentliche Verwaltung, sich auf diese Art und Weise beraten zu lassen. Und nein, das löst noch nicht magisch das Problem, dass die Leute in die Verwaltung kommen, aber es löst auf jeden Fall das Problem, dass es nicht mehr so einfach wird, überall Externe reinzuziehen und den Prozess so bequem macht und es einen ganz natürlichen Prozess macht, dass man immer mehr in die Externalisierung rausgeht, sondern dass das halt auch so seine Grenzen bekommt. Das ist auch ein großes Thema in der öffentlichen Verwaltung, wie bekomme ich Leute rein? Weil wenn ich mir angucke, habe ich in den letzten Jahren viele, viele Leute kennengelernt, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, Und alle die, die in der öffentlichen Verwaltung in entscheidenden Positionen sind, Referatsleitung und höher, die haben alle promoviert. Weil sonst kommen sie gar nicht an diese Stellen. Beziehungsweise, wenn sie unten sind, in normale Sachbearbeitung und promoviert haben, dann kriegen sie wenigstens anständiges Gehalt, was halbwegs vergleichbar ist mit dem, was der Markt zahlt. Das müssen wir umgehen. Also ich zum Beispiel, ich habe kein abgeschlossenes Hochschulstudium. Ich habe überhaupt gar keine Chance in der öffentlichen Verwaltung. Ja, stimmt nicht ganz. Ich bin ja in der AKDB, aber ich könnte in kein Ministerium gehen. Das Ding ist halt, dass es rein rechtlich gesehen haben wir da gar kein Problem, denn die Tarifverträge sagen alle, wenn du einen Job ausführst, der im höheren Dienst ist, dann kannst du im höheren Dienst bezahlt werden. Rein rechtlich gibt es dieses Problem nicht. Das kann auch der Deutsche Beamtenbund bestätigen, mit denen habe ich sehr lange darüber diskutiert. Wir haben dieses Problem nicht. Dieses Problem denkt sich sehr gerne die Z-Abteilung aus und das passiert innerhalb der Verwaltung, dass das zu einem Problem wird, wie man KandidatInnen aussucht, wie Bewerbungsprozesse funktionieren und so weiter und so fort. Aber eigentlich haben wir ein ganz gutes Tarifsystem. Wir müssten Leute halt vor allem nach dem bezahlen, was sie eigentlich tun, nach dem, was sie eigentlich actually für den Job können und weg von diesem urdeutschen Ding. Wir bewerten Leute nach ihren Abschlüssen und nur wer seine Promotion gemacht hat, ist was wert und darf irgendwann ein Team leiten. Auch Teamleitungskompetenzen kann man nach deutlich sinnvolleren Parametern entscheiden, als danach, ob jemand eine Promotion hat. Ich vollkommen richtig, beim Beamtenrecht bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da kann man Leuten Stellen verpassen und die sind dann wesentlich schlechter bezahlt. Aber egal, ich glaube, das kann man auf jeden Fall lösen. Ich glaube aber auch, dass es für die öffentliche Verwaltung und für die Menschen, die da arbeiten, wichtig ist, was sind Erfolge? Also ganz konkretes Beispiel, die OZG-Umsetzung. Das ist ganz, ganz witzig, weil das OZG ist ein Erfolg, wenn ein Online-Dienst da ist. Das ist diese grüne Haken-Mentalität, die da oft vorliegt. Und ob jetzt dieser Dienst genutzt wird oder nicht, das interessiert nicht. Da ist der grüne Haken dahinter und damit ist es erledigt. Wenn man das einmal vergleicht mit E-Commerce, wir machen jetzt ja kein E-Commerce, aber ein bisschen ähnlich ist schon. Irgendein Webshop-Inhaber fragt nach, wie schaut es so aus, Leute bei uns? Dann sagen die, wir haben 5000 Artikel. Dann sagt der, wow. Und wie werden die verkauft? Keine Ahnung. Und so funktioniert das natürlich nicht. Also es geht auch darum, klar darzustellen, was sind Erfolge. Und damit auch die Leute sehen, dass sie Erfolge haben und dass diese Erfolge tatsächlich sind. Weil ich glaube, viel Frust kommt in der öffentlichen Verwaltung auch daher, dass die manchmal Dinge auch aus politischen Gründen machen müssen, wo sie selber sagen, was soll denn eigentlich der Unsinn? Und da geht es auch klar darum, was sind die Erfolge und warum sind es Erfolge? Warum ist das ein Erfolg? Und das müssen die Menschen auch verstehen. Und dann, glaube ich, wird es auch leichter, Menschen zu gewinnen, die im öffentlichen Bereich arbeiten wollen, weil insbesondere ist es nicht mehr so bei den jungen Leuten, das ist meine Erfahrung, bin da zwar ein bisschen raus, auch von meinen Kindern her, es ist nicht mehr maßgeblich, also für viele nicht mehr maßgeblich, wie viel Geld verdiene ich, sondern ist meine Arbeit auch sinnvoll. Und das, glaube ich, das muss man vermitteln. Absolut. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die öffentliche Verwaltung vom Prinzip her zu Micromanagement neigt. Also wir schreiben häufig sehr detailliert, was passieren muss in ein Gesetz. Und dann muss das irgendwo von irgendjemandem, egal ob sinnvoll oder nicht, umgesetzt werden. Egal wie viele Leute heute im Bergbau arbeiten, das OZG sagt, jeder Prozess im Bergbau muss digitalisiert werden, bis ins kleinste Detail. Und das kostet dann 20 Millionen für 10.000 Leute, die in Deutschland noch im Bergbau arbeiten. Ob uns das am Ende als Gesellschaft was gebracht hat, danach fragt keiner. Wenn man mal so anfangen würde zu denken, in was ist denn der gesellschaftliche Impact, den man erreichen möchte, dann würde man vermutlich gar nicht auf das Ziel kommen, ich hätte gerne ein Formular im Internet, sondern man würde vielleicht für einen klassischen Prozess, mein Lieblingsbeispiel ist da das Wohngeld, sagen, ja, ich möchte gerne, dass 99% der Menschen, die laut den Regeln in Deutschland Anspruch auf Wohngeld haben, diesen auch nutzen, weil das bringt denen ja Geld. Das würde ich erstmal jedem unterstellen, dass er da ein Interesse dran hat. Und dann können sich einzelne Kommunen, Länder oder wer auch immer überlegen, wie erfülle ich denn dieses Ziel? und sich selbst überlegen, ja, was machen wir jetzt, damit dieses Ziel erfüllt wird und dass wir viel mehr auf diese Ebene gehen von, wir überlegen uns gesellschaftliche Ziele politisch und überlegen dann auf den jeweiligen föderalen Ebene, ja, wie setzen denn jetzt Abteilungen, Bereiche diese Ziele um und geben sich dann selbst Objectives und KRIs, wie sie das denn tun können. Und dann finden die raus, ja, vielleicht sollte es diesen Prozess im Internet geben, vielleicht würde das irgendwie so und so viel Prozent helfen, vielleicht finden die aber auch raus, ja, es wäre günstiger, wenn wir Leute zu jeder Person nach Hause schicken, die Anspruch auf Wohngeld hat. Wir versuchen das mal. Also ich meine, wenn wir von gesellschaftlichen Zielen denken, dann ist das gesellschaftliche Ziel ja nicht Digitalisierung, der Digitalisierung wegen, sondern wir machen das ja immer aus größeren Gründen. Und diese größeren Gründe, die sollten halt mehr das sein, was wir regeln. Und dann sollte es natürlich bessere Rahmenwerke geben, was irgendwie möglich ist und was nicht. Aber wir sollten ja Leuten, die irgendwie was können, dann diese Freiräume geben, zu überlegen, wie löse ich das jetzt sinnvoll? Und dafür brauche ich vermutlich auch ganz andere Anforderungsprofile als heute. Dafür brauche ich Leute aus Sozialstudiengängen, da brauche ich irgendwie Menschen aus technischen Studiengängen und natürlich die schon da sind, aus rechtswissenschaftlichen und verwaltungswissenschaftlichen Studiengängen. Und dann hat man eine coole Kombi an Leuten, die irgendwie überlegen können, auf Basis der Rahmenbedingungen, die sie haben, wie sie die Gesellschaft und das Leben besser machen können von Menschen. Und das wäre eine Art und Weise, wie ich mir Verwaltung wünschen würde. Also Wohngeld ist auch eines meiner Lieblingsbeispiele, komischerweise. Also, weil es ist ja so, was wäre denn die bürgerfreundlichste Lösung für Wohngeld? Ganz einfach. Ich zahle jedem 200 Euro. Da freut sich jeder. Da brauche ich keine Angst. Das ist am bürgerfreundlichsten. Aber warum tun wir das nicht? Das hat ja einen Grund. Das Wohngeld soll ja für die Menschen da sein, die da entsprechend bedürftig sind. Deswegen gibt's ja diese Anträge. Auf der anderen Seite, wenn ich mir diesen Wohngeldantrag anschaue, ich bin jetzt da sicher nicht ganz unbedarft bei Anträgen, aber manche Formulierungen, manche Fragen, die könnte ich nicht beantworten. Und in aller Regel sind ja Menschen, die Wohngeld bedürfen, sind ja keine Geschäftsführer von IT-Firmen oder hochdekorierte Verwaltungsjuristen, sondern das sind sie ja gerade nicht. Also dann ist die Frage, wie schaffe ich es, dass die Menschen, die bedürftig sind, die Wohngeld brauchen, das auch bekommen. Und da bin ich vollkommen bei dir, Lili, Digitalisierung hat keinen Selbstzweck, sondern da geht es darum, dass man die Dinge für die Menschen leistet, die sie brauchen. Und vielleicht kann es bei manchen Anträgen, beim Wohngeld bin ich mir nicht ganz sicher, sinnvoller sein, die Leute zu den Menschen hinzuschicken und sagen, ich fülle das jetzt mit dir aus, weil sonst klappt das sowieso nicht. Das muss man auch im Hintergrund betrachten, so nach dem Motto, ja, wir digitalisieren jetzt alles, dann ist die Welt in Ordnung. So funktioniert es auch nicht. Also das ist kein Allheilmittel und damit kann man sich auch nicht rausreden. So nach dem Motto, ja, mit Digitalisieren jetzt ist alles gut. Mhm. Sondern es muss passen. Es hat einen Zweck und einen Sinn. Okay, bevor wir jetzt in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen abdriften, möchte ich mal den Versuch wagen, zusammenzufassen, was wir die letzte knappe Stunde hier besprochen haben und was sich rauskristallisiert. Also es kristallisiert sich raus, wir müssen die Ausbildung modernisieren. Wir müssen die Kompetenzen intern aufbauen und vor allen Dingen, wenn wir sie mal aufgebaut haben, auch nutzen. Wir müssen eine Fehlerkultur etablieren, Freiräume schaffen und nutzen, dass Neues entstehen kann, dass Modernes entstehen kann. Verwaltung, also als Selbstverständnis etablieren, dass die Verwaltung für die Gesellschaft da ist und die Prozesse, die bestehen, regelmäßig hinterfragen und wenn nötig optimieren. Habe ich noch was vergessen? Vielleicht fällt mir morgen was ein, aber im Moment nicht. Das kannst du mir dann morgen im Daily sagen. Okay, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ihr liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke, dass ihr zugehört habt. Feedback ist herzlich willkommen und ich werde das natürlich auch gnadenlos an die beiden weiterleiten, dass sie eventuell noch auftauchende Fragen beantworten. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Auf Wiedersehen. Bis später. Ja. Ciao, bis morgen.